Jeder kennt die Probleme, die ich hab, keiner ist sorglos, und wenn doch, hat es nur nicht erkannt. Ich sag's ganz ehrlich, bin arm, aber bekannt, habe manchmal nicht einen Penny in der Tasche, das Konto ist blank, und keine Aussicht auf Besserung ist bekannt. Bis ich meinen Schrank öffne und die Flaschen zähle, Glück gehabt, es sind noch genug im Schrank. Ich bin arm, aber bekannt, jetzt auf dem Weg zum Supermarkt, wo ich meinen Pfand kassiere und das Nötigste nehme, denn es muss noch für eine Tüte voller Weed reichen, um mein Wochenende zu bereichern. Ich bin arm, aber bekannt. Meine Videos sind im Netz bekannt, bin ich bis jetzt arm geblieben, doch reich an Erfahrung geschrieben. Viele nette Kommentare, die mir sagen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und bleibe. Außerdem habe ich hier noch eine kleine Bleibe, muss mit Bus und Bahn fahren. Und wenn ich mal kein Cash mehr habe, muss die Bahn zahlen. Geht doch gar nicht. Siehst du doch, ich bin hier, trink eine Runde Bier, feier die Party und rap den Part hier. Alles was ich mag, mache ich hier, alles was ich hab, lasse ich hier. Doch schon auf dem Weg nach Hause wird mir wieder bewusst, ich bin arm aber bekannt, denn ich bin blank. Und hoff darauf, dass die Kontrolle noch schläft, dass die Olle nicht kommt und heißt, das ist ja klar sein. Sonst weiß ich genau, dass meine Fahrt hier endet und ich wieder warten muss, weil ich nicht zahlen kann. Ich bin arm, aber bekannt. Aber irgendwie kann ich nicht zahlen, Mann. Ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt. Wäre auf Wodka Pfand, wäre ich schon Millionär, denn davon habe ich eine ganze Ladung in meinem Schrank. Hört sich verrückt an, aber ich denke schon ans Anbauen. Ein Wodkahaus, wie geil wäre das denn? Würde ich wissen, dass meine jetzige Lage bestehen bleibt, würde ich Angst bekommen. Aber ich weiß, dass ich nicht mehr lange arm bin, bekannt bleibe ich jedoch noch lange Zeiten. Dafür sorgt allein schon dieser Tag. Alles was ich hab, alles was ich mag, alles was ich mache, alles was ich sag, alles was ich will. Ich bin arm, aber bekannt, ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt, ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt. Und jetzt kommen die Hater, die mich allein schon aus dem Grund wissen, weil ich mich hier offenbar. Aber jetzt mal ganz offen unter uns Jungs. Alles was ihr habt, alles was ihr mögt, alles was ihr macht, alles was ihr sagt, alles was ihr wollt, ist mir scheißegal. Und zieht an mir vorbei wie ein Gewitter, fragt euren Babysitter. Mich kann man nicht aufhalten wie ein Blitz, wen ich treffe, den treffe ich tödlich und begrabe euch leider mit nur einem Satz tief. Jeder, der sich mir in den Weg stellt, wird versenkt wie ein Sarg. Und das sag ich nur einmal, beim zweiten Mal ist es schon zu spät. Man kann mich nicht stoppen, man kann mich nicht toppen, man kann mich nicht aufhalten, denn ich kann nur aufsteigen. Ich bin arm, aber bekannt, ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt, ich bin arm, aber bekannt. Ich bin arm, aber bekannt.